Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mich schon seit einiger Zeit bewegt. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Vor wenigen Tagen hatten wir ein super Leiterschaftstreffen mit allen Leitern, wo es auch eine Frage-Antwort-Runde gab. Sie konnten mich alles fragen, was sie auf dem Herzen hatten. Bis auf die Millionenfrage. Hatte Adam einen Bauchnabel? Sie haben mir allerlei Fragen gestellt und wir hatten eine richtig gute Zeit. Ich fand es wirklich toll, die Fragen zu beantworten. Und ehe ich mich's versah, war der Abend vorbei. Vielleicht machen wir ja noch einen zweiten Teil. Bei einer der Fragen musste ich Pastor Gideon anlächeln, der rechts von mir saß, weil wir schon genau über diese Frage gesprochen hatten. Wir betonen in unserer Gemeinde stark die Gnade Gottes. Aber einige Menschen, die Gnade empfangen, verstehen nicht, in welchem Verhältnis sie zu unserem eigenen Bemühen, zu Fleiß und harter Arbeit steht. Gott möchte nämlich durchaus, dass wir fleißig sind. Die Bibel sagt immer wieder, eine fleißige Hand macht reich. Die Bibel sagt, dass Josef ein fleißiger Mann war. Sie sagt, dass Angestellte auf ihre Vorgesetzten hören sollen. Damals war von Knechten und Herren die Rede, aber heute würden wir Angestellte und Vorgesetzte sagen. Die Bibel sagt, dass Angestellte nicht nur dann gute Arbeit leisten sollen, wenn ihre Vorgesetzten sie sehen, sondern aufrichtig, als würden sie die Arbeit für Jesus persönlich leisten. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Wir sollen unsere Arbeit also für Gott tun, nicht für Menschen. Wenn du E-Mails verschickst und andere alltägliche Aufgaben erledigst, selbst wenn es sich nur um den alltäglichen Bürotrott handelt, mach es, als ob es für den Herrn wäre. Sag innerlich, das mache ich für dich, Jesus, okay? Auch wenn es wie eine minderwertige Aufgabe erscheint und du denkst, warum bin ich in diesem Job? Dann sag, Herr Jesus, ab jetzt mache ich es für dich. Sag dir selbst, ich weiß. Du musst das wissen. Damit der Vers 23 wahr wird, musst du es wissen. Ich weiß, dass ich vom Herrn belohnt werde, nicht von meinem Chef. Manchmal merkt dein Chef nicht einmal, was du tust, und manchmal belohnt dein Chef sogar die falsche Person, oder? Amen. Vom Herrn wirst du zum Lohn das Erbe empfangen. Wir können in dem Wissen arbeiten, dass unser eigentlicher Lohn nicht von unserem Chef, sondern vom Herrn kommt, denn wir dienen dem Herrn Jesus, wir dienen Christus. Hier geht es um Lohn. Gott wird uns segnen, Gott wird uns lohnen. Es wird beim Herrn nicht unbemerkt bleiben. Häufig fehlt uns diese Perspektive. Wir vergessen, dass Gott uns lehrt, was nützlich ist. Das steht in Jesaja 48. So spricht der Herr, dein Erlöser. Er wendet sich hier an Gläubige, richtig? Dein Erlöser. Der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Vergessen wir nicht, wenn Gott uns lehrt, dann immer, damit es uns nützt. Die Bibel soll uns zum Erfolg verhelfen. Sie wurde nicht für seinen eigenen Erfolg geschrieben, denn er ist bereits sehr erfolgreich. Also hat er das Buch der Weisheit geschrieben. Ich hoffe, dass du in diesem Jahr der Chesed-Weisheit Zeit mit dem Buch der Sprüche verbringst und Gott täglich um Weisheit bittest. Egal, womit du konfrontiert bist, Gott hat in seinem Wort durch seinen Geist eine Weisheit für dich bereit. Dies sind die beiden Hauptwege, durch sein Wort und durch seinen Geist, der dich täglich leitet. Aber vergiss nicht, was er dich auch lehrt, sei es durch sein Wort oder durch die Predigt. Und die Predigt ist aus seinem Wort, denn ich predige das Wort. Nur das Wort kann Menschen wirklich helfen. Nur das Wort kann dir nützen. Nur das Wort kann dich zum Gedeihen bringen, steht in der Bibel. Gott sagte zu Josua, der große Fußstapfen zu füllen hatte, nachdem Mose gestorben war, dieses Gesetzbuch darf nie von deinen Lippen weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Nur dann wirst du auf deinem Weg gelingen und Erfolg haben. Das bedeutet, du verlierst nicht deine Familie auf dem Weg. Du verlierst nicht deine Gesundheit auf dem Weg. Du wirst erfolgreich sein. Denk über Gottes Wort nach. Und übrigens, ist dir aufgefallen, dass er nicht einfach gesagt hat, ich höre Gott, ich brauche die Bibel nicht, ich höre Gott persönlich? Nein. Als Gott zu Josua sprach, dachte er wahrscheinlich, oh, das sind große Fußstapfen, die ich ausfüllen muss. Ich fühle nicht, dass ich die Kapazitäten von Mose habe, ich habe so viele Ängste oder was auch immer. Und er hatte diese 3 Millionen Menschen zu führen, durch die Wüste ins gelobte Land. Aber was hat er getan? Er las seine Bibel oder seine Schriftrolle. Sie hatten damals Schriftrollen. Und Gott sagte, dieses Gesetzbuch darf nie von deinen Lippen weichen. Das bedeutet, er muss es gelesen haben. Gott sagte nicht, jenes Buch, das du im Regal stehen lässt. Gott sagt, dieses Buch. Das bedeutet, er war gerade dabei, es zu lesen. Und während du Gottes geschriebenes Wort liest, hörst du Gottes gesprochenes Wort. Das ist gut, oder? Das ist wirklich gut. Nur um das zu hören, hat sich dein Weg hierher schon gelohnt. Beachte, Gott sprach zu ihm. Gott sagt, dieses Gesetzbuch darf nie von deinen Lippen weichen. Warum? Weil es ein offenes Buch für ihn war, eine offene Schriftrolle. Er las das geschriebene Wort und dann gab Gott ihm das gesprochene Wort. Viele von uns wollen, dass Gott direkt zu uns spricht. Warum spricht Gott nicht zu mir? Schlag die Bibel auf, hör auf das Wort. Gott wird zu dir sprechen, auch während du dir eine Predigt anhörst. Solange die Predigt mit Gottes Wort gefüllt ist, wird er dadurch zu dir sprechen. Du wirst das Wort hören, das dir sagt, das ist der richtige Weg, den geh. Doch ob Gott dich nun durch sein Wort oder durch seinen Geist lehrt, es soll dir stets Nutzen bringen. Sag Nutzen. Wiederhole es. Jeder will Nutzen aus etwas ziehen. Man wird in einem Unternehmen angestellt, weil es sich erhofft, dass man dazu beitragen wird, Gewinn zu erzielen. Führungskräfte kommen zusammen, führen Meetings durch. Warum tun sie das? Um was zu besprechen? Wie sie Verluste machen können? Nein. Um Gewinne zu maximieren. Gott sagt also, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Denn Gott möchte dir beibringen, in jedem Lebensbereich Nutzen zu haben. Nutzen in deinem Familienleben, in deinem Sozialleben, für deine Gesundheit, in jedem Bereich. Das ist das Erste, was du verstehen musst. Wenn Gott dich lehrt, tut er das, um dir Nutzen zu bringen. Und genau deshalb führt Sünde immer zu Zerstörung und Verlust. Wenn du Drogen konsumierst, ist das sündig, weil du den Körper zerstörst, dein einziges Heiligtum, das Gott dir geschenkt hat. Du hast nur diesen einen Körper. Das ist das einzige Haus, in dem du lebst. Kümmere dich gut darum. Es gibt kein zweites. Wenn du einmal gehst, dann für immer. Es ist nicht wie bei den Singapurern, die einfach eine andere Immobilie kaufen können. Es gibt keine zweite Immobilie, also lass es nicht verfallen, okay? Fülle es nicht mit Dingen, die dir schaden. Rauche nicht und sage ständig, ich kann jederzeit aufhören. Nein, du benötigst die Gnade des Herrn. Du musst einsehen, dass es ein Problem gibt. Hör auf, dich mit Drogen vollzupumpen, selbst wenn es verschreibungspflichtige Medikamente sind. Es sei denn, der Arzt sagt dir, du musst sie einnehmen. Sei verantwortungsvoll. Setze sie nicht einfach ab, denn das könnte zu einer unangenehmen Reaktion führen. Konsultiere deinen Arzt. Was ich aber sagen will, ist, dass es Dinge gibt, die du freiwillig einnimmst, sogar Schmerzmittel. Bei fast jedem Schmerz greifst du zu Schmerzmitteln. Warum nimmst du nicht einfach den Kampf auf? Ertrage die Kopfschmerzen eine Weile, okay? Bitte Gott um Heilung und habe Vertrauen in ihn. Denn Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Alles von Gott hat keine Nebenwirkungen. Wenn Menschen Getränke herstellen, haben diese viele Nebenwirkungen. Niemand kann Gottes Wasser verbessern. Niemand kann Wasser verbessern. Trink viel Wasser. Wenn Gott dich zu deinem Nutzen lehrt, tut er das durch sein Wort und durch seinen Geist. Das wirft nun folgende Frage auf. Pastor Prince, ich glaube an Ruhe. Wir alle danken Gott für diese Lehre. Du hast uns über Ruhe belehrt, dass in der Ruhe Kraft liegt. Sag, Ruhe ist Kraft. Und das ist wahr. Bei der Stiftshütte der Israeliten gab es im Vorhof viel Geschäftigkeit. Die Leute brachten ihre Schafe, die Priester schlachteten sie, zogen ihnen die Haut ab, arrangierten alles auf dem bronzenen Altar. Dann entfachten sie das Feuer, der Rauch stieg auf und die Menschen gingen. Ihre Sünden hatten sie auf das Lamm übertragen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Immer wieder kamen Leute. Tiere wurden geschlachtet und auf den Altar gelegt. Alle möglichen Aktivitäten liefen da draußen, doch wenn man ins Allerheiligste kam, vollkommene Ruhe. Keine Aktivität. Ähnlich können wir äußerlich aktiv sein, aber innerlich ruhen. Das wünscht sich Gott für uns. Ich habe nie gelehrt, rühr keinen Finger, setz dich einfach und entspann dich lieber. Entspann, bloß entspann, so trittst du in Gottes Ruhe ein. Die Bibel sagt tatsächlich, und das kommt vom Apostel der Gnade, Paulus, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das habt ihr wohl nicht gehört, also wiederhole ich, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Tatsächlich steht in derselben Stelle der Bibel, wer seine Familie nicht versorgt, ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also woher kommt diese Vorstellung? Weißt du, Pastor Prince, ich bin total entspannt, ich gehe in Gottes Ruhe ein. Nein, ich habe immer wieder gesagt, und das ist die Definition. Ich habe das schon vor vielen Jahren gesagt. Und zwar hat der Herr mir gezeigt, Ruhe ist gelenkte Aktivität. Ruhe ist nicht Untätigkeit. Ruhe ist gelenkte Aktivität. Manchmal, wenn wir uns hinsetzen, fühlen wir uns unruhig. Dadurch sagt der Herr uns vielleicht, steh auf, tu etwas, such dir Arbeit. Manchmal passiert es, dass ein Kind straffrei davonkommt. Es ist respektlos zur Mutter, nicht weil es müde ist, sondern einfach respektlos. Es sagt Dinge, die es nicht sagen sollte und lernt Dinge in der Schule, die es nicht lernen sollte. Und du erkennst das und denkst, ach, das macht nichts, ich werde ihm Gnade zeigen. Aber etwas in dir sagt, nein, du musst handeln. Je länger du keine Disziplin anwendest, desto frustrierter wirst du. Du meinst vielleicht, dass du ruhst, aber der Geist Gottes sagt nein. Wenn du reagierst, findest du Ruhe. Es gibt Ruhe in deinem Geist. Es gibt Ruhe im Geist deines Ehepartners. Auch wenn es dir äußerlich nicht gefällt, gibt es dennoch innere Ruhe. Schließlich sagt die Bibel in Sprüche, züchtige deinen Sohn und er wird dir Ruhe geben. Jetzt herrscht Ruhe für alle und sogar für ihn. Er sehnt sich nach Disziplin. Denn Kinder fühlen sich geliebt, wenn sie diszipliniert werden, nicht gequält. Verbreite also bitte nicht das Gerücht, dass Joseph Prince Missbrauch lehrt. Okay, du kannst sagen, was du willst. Wir freuen uns mit dem Herrn, Amen. Aber ich spreche hier über Disziplin. Wenn Kinder auf richtige Weise diszipliniert werden, fühlen sie sich geliebt. Dadurch schenkt man dem Kind innere Ruhe. Also, das erste Prinzip, an das wir immer denken sollen, lautet, Gott lehrt uns, was uns nützt. Und wie tut er das? Indem er uns führt. Er lehrt uns, und es ist nicht immer angenehm, eine Lektion erteilt zu bekommen. Christen, insbesondere charismatische Christen, sind manchmal recht launisch. Gott sei Dank nicht alle, und hoffentlich nicht viele in dieser Gemeinde. Jemand kommt und behauptet, Gott hat mir gesagt, dass ich in diese Gemeinde kommen soll. Bei solchen Leuten mache ich mir immer Sorgen. Genießt du die Predigt? Fühlst du dich hier zu Hause? Hast du das Gefühl, dass Gott in dieser Gemeinde zu dir spricht? Anstatt das zu sagen, behaupten sie, dass Gott mir gesagt hat, ich solle hierher kommen. Genießt du Pastor Prince's Predigt? Nein, eigentlich nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Warum bist du dann hier? Gott hat mir gesagt, ich soll kommen. Ich garantiere dir, dass Gott ihm eines Tages auch sagen wird, er soll gehen. One day. Amen. Und weißt du, wann Gott ihm sagen wird, er soll gehen? Wenn er belehrt wird, diszipliniert oder wenn er korrigiert wird, dann wird er gehen. Und plötzlich wird er jemand anderem sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll gehen, weißt du? Gott wird also missbraucht. Amen. Warum sagst du nicht einfach, dass du dich entschieden hast zu gehen? Wie erkennst du, dass eine Gemeinde die richtige für dich ist, wenn du in der Gemeinde bist und feststellst, dass Gott zu dir spricht? Du findest Antworten. Du merkst, dass du in den Veranstaltungen gestärkt wirst. Du fühlst dich geistlich genährt. Sogar die Exkurse von Pastor Prince sprechen manchmal zu mir. Und ich habe das Gefühl, dass er zu mir spricht. Das bedeutet, dass ich dein Pastor bin. Wenn nicht, gibt es eine andere Gemeinde für dich. Es gibt viele gute Gemeinden in Singapur. Ich habe neulich unserem Leitungsteam von einer Geschichte in der Bibel erzählt, in der eine Gruppe von Menschen zu David kam, als David in der Wüste war, zusammen mit seinen tapferen Kämpfern. Er war noch nicht König, er war in der Wüste. Und diese Männer kamen und einer von ihnen, Amasai, sagte, wir gehören dir, David. Und David fragte, seid ihr für mich oder seid ihr für meine Feinde? Hätte David fragen sollen, seid ihr für den Herrn? Also war David nicht geistlich, oder? Nein, er war klug. Er hat nicht gefragt, seid ihr für den Herrn. Sie hätten gesagt, ja, ich bin für den Herrn. Aber nein, ein guter Leiter fragt, seid ihr für mich? Es klingt egoistisch, ist es aber nicht. Es ist Weisheit in der Menschenführung. Seid ihr für mich? Und die Bibel berichtet, dass der Geist auf diesen Mann kam, um David zu antworten. Warum sollte der Geist auf ihn kommen, um das zu beantworten? Und das war seine Antwort. Er sagte, wir gehören dir, David, wir sind dein. Und sie wurden Teil von Davids tapferen Kämpfern. Weißt du warum? Weil Gott Menschen benutzt. Du sagst, ich bin für den Herrn. Okay, dann kannst du tun, was du willst. Es gibt keine Verantwortung. Niemand, dem du Rechenschaft ablegen musst. Aber in der Gemeinde, wenn es Ärger gibt, bei Eheproblemen beispielsweise, sollte man sich nicht gleich scheiden lassen, sondern Rat bei einem anderen Ehepaar suchen. Oder man geht in die Seelsorge, man spricht darüber. Warum? Weil Gott Menschen benutzt. Oft wollen wir, dass Gott direkt zu uns spricht, aber manchmal will Gott, dass wir Demut lernen. Gott möchte, dass wir belehrbar werden. 1. Könige 3 erzählt, wie Salomo Gott um Weisheit bat. Gleich danach kommt Kapitel 4, denn 4 folgt auf 3. Und weißt du, was ich in Kapitel 4 entdeckt habe? Das ganze Kapitel besteht aus einer Aufzählung von Salomos Regierungsbeamten. Einer davon sticht hervor, weil die Bibel ihn Salomos Freund nennt. Ein Freund des Königs. Er legte viel Wert auf Freundschaft. Außerdem gab es mehrere Hofschreiber. Im Hebräischen werden sie buchstäblich Erinnerer genannt. Sie sollen den König erinnern. Sie schreiben die jüngsten Ereignisse auf, um den König später daran zu erinnern. Vor Jahren machte Gott mir klar, Salomo hatte gerade Weisheit empfangen. Er war zu dem Zeitpunkt der weiseste Mensch, den es je auf dem Planeten Erde gegeben hat. Jesus übertraf Salomo natürlich, doch zum damaligen Zeitpunkt war er der Weiseste. Doch sein allererster Schritt der Weisheit war, sich mit weisen Menschen zu umgeben. Denn wie er selbst im Buch der Sprüche geschrieben hat, der Umgang mit den Weisen macht weise. Mehr noch, Salomo ließ sich bewusst von anderen erinnern. Siehst du, je weiser man ist, umso weniger nimmt man Dinge als gegeben hin. Man umgibt sich mit Menschen, die einen erinnern können, die einen korrigieren können. Die erste Person ist der Priester. Salomo verfügt über einen Seelsorger. Derjenige, der die gesamte Verwaltung leitet, ist quasi der Pastor. Salomo setzt zuerst auf geistliche Belange. Er hat einen Priester, den er um Rat fragen kann. Obwohl man Salomo durchaus als CEO bezeichnen könnte. Heutzutage wäre er Billionär. Er führt ein erfolgreiches Unternehmen, weil er einen Pastor hat, den er um Rat fragen kann. Bitte erwartet nicht, dass ich euch berate. Das ist einfach nicht möglich. Aber wie ihr wisst, färbt meine Führungsweise auf unser ganzes Leitungsteam und unsere Mitarbeiter ab. Und ich treffe niemals eine wichtige Entscheidung, ohne sie zu konsultieren. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Pastor Prince, ich halte nichts von dieser Unterordnungsgeschichte. Gott hat mir gesagt, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann. Nun, das passiert, wenn man nicht versteht, was Jesus getan hat. Mit 12 Jahren war er, so berichtet die Bibel, im Tempel, hörte den Lehrern zu. Das ist bemerkenswert. Die Vorbildlichkeit des Herrn, die moralische Vorzüglichkeit Jesu. Bewundert die Schönheit unseres Herrn Jesus, der im Alter von 12 Jahren noch nicht wie in der Bergpredigt predigte. Er stellte den anwesenden Rabbinern Fragen und hörte ihnen zu. Und die Reaktionen waren verblüffend. Die Bibel sagt, dass die Rabbiner über seine Antworten erstaunt waren, also über sein Verständnis und seine Antworten, was darauf hinweist, dass er ebenfalls mit Fragen konfrontiert wurde. Was meinst du? Und als er antwortete, waren sie von seinem Verständnis und seinen Antworten stark beeindruckt. Was für eine erstaunliche Geisteshaltung. Mit 12 Jahren war es nicht angebracht zu lehren. Es war nicht an ihm, vor Erwachsenen zu predigen. Wie vorbildlich. In dieser Lebensphase war seine Rolle, Fragen zu stellen und zuzuhören, und er antwortete nur, wenn man ihn fragte. Man könnte sagen, er war der weiseste Junge seiner Zeit. Der absolut weiseste. Und im nächsten Vers steht, dass seine Eltern kamen und sagten, wir haben dich gesucht und so weiter. Die Bibel berichtet, dass er mit ihnen zurückging. Und er sagte, nachdem sie ihn überall in Jerusalem gesucht hatten, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Hätten sie das nicht wissen müssen? Sie hätten wissen müssen, dass er im Tempel war, oder? Seine ersten aufgezeichneten Worte in Bezug auf seinen Dienst waren also, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Seine letzten Worte zum Abschluss seines irdischen Dienstes waren, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was war vollbracht? Die Aufgabe des Vaters, für unsere Sünden als Erlöser zu sterben. Ist das nicht wunderschön? Aber die Bibel erzählt, dass er mit ihnen zurückging und sich ihnen unterordnete. Sagt mal, unterordnen. Nun, der nächste Vers, der unmittelbar darauf folgt, besagt, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lukas 2, Vers 40. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und Menschen. Seine Weisheit nahm zu. Er musste an Weisheit zunehmen. Zwar nicht in seiner Gottheit, aber als Mensch war er in seiner Kindheit noch am Lernen. Beachte aber, dass er nicht nur an Weisheit und Größe zunahm, sondern auch an Gunst bei Gott und den Menschen. Seine Gunst wuchs. Das zeigt mir, dass immer, wenn du dich unterordnest, Gunst freigesetzt wird. Das bedeutet also nicht, dass ich mich nur Leuten unterordnen sollte, die schlauer sind als ich. So sagt zum Beispiel die Bibel bei Frauen, Entschuldigung, ich meinte Ehefrauen. Nicht alle Frauen haben Ehemänner, also Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter. Heute legt die Welt großen Wert auf politische Korrektheit, oder? Aber es geht bei dieser biblischen Aufforderung nicht um Ungleichheit. Frauen sind nicht unterlegen, absolut nicht. Tatsächlich wendet sich Gott in der Bibel immer zuerst an die Frau. In Epheser, in Kolosser. Gott spricht zuerst mit der Frau. Mir ist aufgefallen, Christus ist das Haupt. Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt des Haushalts. Das sagt die Bibel. Die Verantwortung liegt bei ihm. Als Adam fiel, fiel die gesamte Schöpfung. Hört ihr, Leute? Dennoch, wenn Gott über Ehebeziehungen spricht, wendet er sich zuerst an die Frau. Ob in Epheser, ob in Kolosser, ob es Petrus ist, der in seinem ersten Brief schreibt, immer spricht Gott zuerst die Frau an. Warum? Ich habe Gott das vor vielen Jahren gefragt und Gott sagte zu mir, weil Frauen schlau sind. Er sagte, sie können mich zuerst verstehen. Warum glaubt ihr, hat sogar der Teufel das gewusst und sich zuerst an die Frau gewandt? Weil Adam einfach dumm war. Adam! Also manchmal ist es wirklich egal, wer der CEO eines Unternehmens ist. Es gibt immer jemanden, der Einfluss auf ihn hat. Sprich mit diesem Einflussnehmer, ja? Frau, der Mann ist das Haupt, aber du bist der Hals. Du kannst ihn in jede Richtung lenken, die du willst, aber verrate ihm das nicht. Also es geht nicht um Unterlegenheit, sondern um unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen. Versuche nicht, dein Auge rennen oder joggen zu lassen. Dafür ist schließlich dein Fuß zuständig. Versuche nicht, mit deinem Ohr zu riechen. Wow, dieses Hühnercurry. Verstehst du, was ich meine? Du musst deinen Platz und deine Aufgabe kennen. Finde deinen Platz. Und wir alle sind einzigartig, aber in Gottes Augen sind wir alle gleichwertig. Wir alle sind in den Augen Gottes gerecht. Denn wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Daher gibt es keine Unterlegenheit, sondern nur unterschiedliche Aufgaben. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat eine bestimmte Aufgabe. Aber als Mensch ist er nicht gleicher, oder? Amen. Wir sind also alle gleich, haben aber unterschiedliche Aufgaben. Ich weiß, es ist zurzeit sehr populär, über das zu reden, was Frauen alles können und so weiter. Das passiert allerdings nur in den Filmen. Wir müssen sie trotzdem noch beschützen. Es gibt viele körperliche Dinge, bei denen wir, ich weiß, einige von euch Frauen sind körperlich viel fitter als die meisten Männer, ich weiß. Schreibt mir deswegen keine Beschwerdebriefe. Insgesamt möchte Gott jedoch, dass wir Männer euch beschützen, dass wir euch die Tür aufhalten. Gott möchte, dass wir euch helfen, die Treppe hochzugehen und so weiter. Verliert das nicht aus den Augen. Genießt das. Okay? Amen. Gott möchte, dass Männer aufstehen und einer Frau ihren Sitz in der U-Bahn oder im Bus anbieten. Das ist ein guter Brauch. Wenn du aufstehst und die Frau sagt, was, glaubst du, ich kann nicht stehen, oder? Was bildest du dir ein? Liebe Frauen, genießt es. Es gibt Dinge, die man in seinem besonderen Schrank aufbewahrt, wie besonderes Porzellan oder Geschirr, das man nicht jeden Tag benutzt. Und warum? Weil sie kostbar sind. Frauen sollten als kostbar angesehen werden. In der Tat sollten diese Dinge, wenn überhaupt, mit mehr Respekt behandelt werden. Und sie sind, um es mit den Worten George Orwells auszudrücken, gleicher. Farm der Tiere, okay? Sie sind gleicher als die Teller, die du jeden Tag benutzt, stimmt's? Sie haben es besser, oder? So sollte es mit Frauen sein. Aber es gibt keine Ungleichheit. Unterschiedliche Funktionen. Der CEO eines Unternehmens ist der CEO eines Unternehmens. Er ist als Mensch nicht besser. Er hat nur Talente und Gaben, die besser zu der Rolle passen, die er ausfüllt. Lernt ihr soweit etwas? Aber wenn ich das tue, wird das dann nicht schnell zur Gesetzlichkeit? Ich will nicht unter das Gesetz kommen. Stimmt, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. In Römer 6 steht, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und wir haben Gnade definiert als Gott gibt. Das Gesetz ist, der Mensch macht, richtig? Anders ausgedrückt kann man sagen, Gnade versorgt, Versorgung. Gnade ist gleichbedeutend mit Versorgung. Gnade heißt, dass Gott versorgt. Das Gesetz heißt, dass Gott fordert. Soweit verstanden? Hilft das? Das heißt, wenn mein Fleiß von dem falschen Glauben getrieben ist, dass Gott etwas von mir fordert, dann beruht der Fleiß auf meiner eigenen Anstrengung. In dem Fall befinde ich mich unterm Gesetz. Doch ich kann genauso fleißig sein wie vorher. Hallo, ich kann immer noch das Gleiche tun. Es aber mit dem Wissen tun, dass Gott mich mit Weisheit versorgt, dass Gott mir die nötigen Gaben gibt, dass Gott mir, im Falle des Predigens, die richtigen Veranschaulichungen gibt. Weil Gott mich versorgt, gewinne ich eine innere Ruhe. Aber äußerlich komme ich oft ins Schwitzen. Ich schwitze. Ihr wisst ja, wie das ist, oder? Männer schwitzen. Pferde auch. Aber Frauen glitzern. Okay. Sie glitzern wie Diamanten. Wir alle schwitzen. Akzeptiere es, Bruder. Und immer wenn du irgendetwas tust, hast du das Gefühl, ich muss so viele Dinge erledigen, ich habe so viel zu tun. Im Grunde genommen befindest du dich dann unter dem Gesetz. Aber wenn du sagst, wow, ich habe so viele Bedürfnisse, heute werde ich einen besonderen Segen, eine Extraportion von Gott erhalten. Ich bin gespannt, wie er für mich sorgt, ich freue mich schon darauf, dann lebst du unter der Gnade. Also es gibt durchaus Belohnungen im Reich Gottes. Amen. Bevor ich jedoch wieder auf das Thema Belohnungen zu sprechen komme, möchte ich noch dies sagen. In der Gemeinde von Jesus Christus haben wir alle unterschiedliche Gaben. Gott hat Leiter eingesetzt, weil sie dazu berufen sind, Leiter zu sein. Leitung ist eine Gabe. Das heißt aber nicht, dass derjenige überlegen ist. Wie ich schon sagte, er steht auf dem gleichen Fundament. Aber manchmal ist ein Leiter da und jemand, der tatsächlich klüger ist, steht unter ihm. Wie ich schon sagte, Frauen und Männer. Gott hat mir gesagt, dass er zuerst zu den Frauen gesprochen hat. Zuerst an die Frauen geschrieben, weil Frauen intelligent sind. Sie verstehen es zuerst. Also Jesus, im Alter von 12 Jahren, gehorchte seinen Eltern und nahm an Weisheit zu. Esther nahm an einem Schönheitswettbewerb teil, bei dem die nächste Königin für den König von Persien auserkoren werden sollte. Es gab viele Frauen. Persien war damals das größte Reich überhaupt, daher war der Schönheitswettbewerb nicht mit unserer Miss Universe zu vergleichen. Es war ein riesiger Wettbewerb, der wahrscheinlich tagelang dauerte. Trotzdem schaffte Esther es. Sie gewann. Die Bibel benutzt diesen Ausdruck. Esther fand Gunst in den Augen aller Menschen. Aber wenn man die vorhergehenden Verse genau liest, steht dort, es gab einen Mann, der für alle Frauen verantwortlich war. Der König hatte ihn eingesetzt. Er war wahrscheinlich ein Eunuch. Und in der Bibel steht, dass sein Name Haggai war, was auf Hebräisch Nachsinnen bedeutet. Ist das nicht faszinierend? Und Esther wollte nichts. Alle Frauen, so sagt die Bibel, konnten sich 6 Monate lang in Myrrhe baden, wenn sie wollten. Sie konnten sich alle Kleider und Schminke aussuchen. Sie konnten alles fordern, was sie für den Wettbewerb benötigten. Aber Esther bat um nichts, außer was? Nur um das, was Haggai, der Beauftragte des Königs für die Frauen, empfahl. Er wusste höchstwahrscheinlich genau, was der König wollte, oder? Das ist Weisheit. Sie sagte, ich werde mich dir unterordnen. Und was passierte? Sie fand Gunst. Sie hatte Weisheit, und Gott hat ihr seine Gunst geschenkt, und so wurde sie zur nächsten Königin. Weißt du, manchmal denken wir, wir hätten alles im Griff und dann stehen wir da, ohne irgendetwas in der Hand zu haben. Die Bibel sagt, dass vor der Ehre die Demut kommt. Wenn du jemanden siehst, der Anerkennung erfährt, dann war da irgendwo auf seinem Weg Demut. Er war bereit zu lernen, sich korrigieren zu lassen. Manchmal sagen mir Leute Sachen und dann frage ich sie, willst du, dass ich dir helfe, dich leite, dir Ratschläge gebe oder erzählst du mir das nur so? Es gibt da nämlich einen Unterschied, verstehst du? Es gibt Leute, die erzählen einfach nur. Seid ihr noch dabei? Nun, Pastor Prince, ich habe Angst, etwas zu tun, weil ich dann unter das Gesetz fallen könnte. Was meinst du damit? Ich habe Angst, dass ich es dann aus eigener Kraft tue. Hör mal, du bist es doch, der es tut, nicht ein Zombie, oder? Du tust es. Wenn Gott dir sagt, dass du etwas tun sollst, dann tust du es. Gott handelt nicht allein. Er hat es so gewollt. Gott könnte auch alles ohne uns tun. Das wissen wir alle. Aber er hat es so eingerichtet, dass er nichts tun will ohne uns. Es gibt einen Vers in 1. Korinther 2, der besagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Aber was können wir dazu beitragen? Wir können die Kraft nicht liefern, die Gaben nicht, die Salbung nicht, den Erfolg nicht. Wir können die Umstände nicht so gestalten, dass sie für uns günstig sind. Das kann nur Gott. Also, was ist unsere Rolle? Unser Teil ist es, zu gehorchen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn Gott einen Schritt macht, mache ich einen Schritt. Jesus benutzte die Metapher, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Menschen, an die er sich wandte, waren Landarbeiter. Sie verstanden, was er damit meinte, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Um ein junges Rind zu trainieren, spannten sie es neben ein älteres. Und das ältere Rind hat mehr Erfahrung, das jüngere nicht. Wenn das ältere Rind nach rechts abbiegen will und das jüngere nach links, dann sollte es besser nach rechts abbiegen, weil das ältere Rind stärker ist. Sonst bekommt es einen steifen Hals. Deshalb bezeichnet die Bibel Menschen, die rebellieren, oft als halsstarrig. Es geht darum, mit Gott im Fluss zu sein. Wenn Gott dir sagt, dass du etwas tun sollst, dann tust du es. Du fließt mit ihm. Geht Gott nach rechts, gehst du nach rechts. Wenn er nach links geht, gehst du nach links. Hält er an, hältst du auch an. Aber wenn Gott sich bewegt, bewegst du dich auch. Amen. Wenn das ältere Rind aus dem Wasserloch dort trinken will, dann will es trinken. Das andere sagt vielleicht, ich habe gerade erst getrunken, ich will nicht zu viel trinken, aber du solltest besser trinken. Er führt dich dazu zu trinken. Manchmal sitzt du vor dem Fernseher und es läuft nichts Interessantes. Du willst einfach nur etwas schauen und in deinem Herzen hörst du eine Stimme. Lies Pastor Princes Andacht. Du hast Hunger nach dem Wort. Dann siehst du da das Andachtsbuch liegen, das du in deinem Haus platziert hast, für den Fall, dass Besucher kommen und sehen, ah ja, er ist ganz geistlich. Sieh mal, da liegen die Andachten von Pastor Prince. Und du verspürst den Impuls, sie aufzuschlagen. Es ist gut, all diese Dinge in der Nähe deines Fernsehers zu platzieren, denn jedes Mal, wenn eine Werbung läuft, kannst du einfach darin lesen. Und platziere auch ein Andachtsbuch im WC. Du verstehst schon, oder? Du nimmst viel auf, wenn du entspannt bist. Auch wenn du nur wenig liest. Manchmal sagt Gott dir, öffne es, lies es. Und du willst es nicht lesen. Ich mach das später. Aber später, wenn du es öffnest, ist der Fluss nicht mehr da. Es gibt so etwas. Wenn er trinkt, solltest du besser auch trinken. Auf diese Weise wirst du geistlich genährt. Amen. Wenn er nicht trinkt und du versuchst es, dann ist es eine echte Anstrengung. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Weißt du, wie man dafür sorgt, dass man nicht unter dem Gesetz ist? Der Apostel Paulus schrieb Folgendes an die Galater in Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Hab also keine Angst. Oh, das ist ein Gesetz. Entscheidend ist, bist du vom Geist geleitet. Wenn du etwas vom Geist geleitet tust, bist du nicht unter dem Gesetz. Hallo? Wer sich vom Geist leiten lässt, ist nicht unter dem Gesetz. Doch würde ich bloß sagen, lasst euch vom Geist leiten, würden Leute vergessen, dass wir auch den Rat von weisen Menschen suchen und auch Rechenschaft geben sollen. Ich folge einfach dem Geist. Deshalb musste erst diese Grundlage gelegt werden. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Doch letzten Endes möchte Gott tatsächlich, dass jeder Gläubige vom Geist geleitet wird. Auch bei Ratschlägen musst du darauf achten, ob sie das bestätigen, was du innerlich spürst. Übrigens, gute Ratschläge würden dir nie vorschlagen, gegen die von Gott bestimmte Führung oder gegen deine Eheversprechen zu handeln. Sie würden dich niemals ermutigen, gegen die moralischen Prinzipien der Bibel zu verstoßen. Du kannst Unmoral nicht mit der Bibel rechtfertigen. Zum Beispiel, wenn dir jemand sagt, in deinem Fall ist es okay, Ehebruch zu begehen, weil deine Frau nicht so reagiert, wie sie sollte. Auf keinen Fall. Wenn du so etwas hörst, denk nicht mal im Traum, dass es vom Heiligen Geist kommen könnte. Sei ein Mann. Steh auf und sag, ich habe es getan. Ich habe meinen Weg gewählt. Versuch nicht, Gott die Schuld zuzuschieben. Versuche nicht, es mit einer bestimmten Bibelauslegung zu rechtfertigen. Es ist einfach nur abstoßend zu hören, dass Menschen, die Ehebruch begehen, es mit einer bestimmten Bibelauslegung rechtfertigen wollen. Du bist getäuscht. Komm her, komm her. Du weißt, was ich meine, oder? Entschuldigung, Bruder. Du möchtest das tun, nicht wahr, Lawrence? Sie brauchen den fünffältigen Dienst, verstehst du? Steh zu deinen Taten. Und diese Frau, naja, lassen wir das lieber. Nicht alle lächeln gerade. Wie merkst du, dass du unter dem Gesetz stehst? Du lässt dich nicht vom Geist führen. Wirst du vom Geist geführt, stehst du nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Es geht nicht darum, dass wir tun können, was wir wollen, weil wir dem Gesetz gegenüber tot sind. Nein, wir sind dem Gesetz gegenüber tot, um mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und er wird uns durch seinen Geist führen. Wie leitet der Herr uns? Nun, beim Abendmahl im Obergemach sagte Jesus seinen Jüngern, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Schauen wir uns diesen Vers mal an. Hier. Der Heilige Geist wird kommen und euch alles lehren. Vers 26. Er wird euch an alles erinnern. Sag mal, alles. Was immer es ist, einige beschränken sich darauf, dass der Heilige Geist uns die Bibel eröffnet. Nein, alles bedeutet wirklich alles. Er wird euch alles lehren, heißt alles. Kindererziehung, Arbeit, Beruf, Sozialleben, was immer es ist. Er kann uns alles lehren. Und auch uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Wir hören etwas vom Herrn und dann erinnert uns der Heilige Geist daran. Der Heilige Geist ist auch ein Erinnerer. Amen. Aber im Obergemach sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist stellt nie den Menschen in den Mittelpunkt. Er kommt immer, um Jesus zu ehren. Gott bringt dir bei, gewinnbringend zu handeln, damit du Jesus verherrlichst. Er wünscht sich, dass dein Leben, deine Ehe, deine Kinder und dein ganzes Wesen in Gottes Herrlichkeit erstrahlen. Als Gott noch das Sagen hatte, war niemand krank. Krankheit kam erst mit der Sünde des Menschen. Als Gott noch im Garten herrschte, gab es keine Armut. Armut entstand durch die Sünde des Menschen. Als Gott noch das Sagen hatte, gab es keinen Stress, keinen Bedarf an Psychiatern. Wenn Gott Vorrang hat, ist alles perfekt. Dann wird er dich lehren, erfolgreich zu sein. Daher ist es mir egal, ob die Leute es das Wohlstandsevangelium oder dergleichen nennen. Konfrontiere sie einfach mit der Zeit, bevor Adam gefallen war, und frag sie, wie war es, als die Welt unter Gottes Führung stand? Gab es Armut? Gab es Krankenhäuser? Nein, es gab Überfluss und Frieden. Und wenn Jesus sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, wie sieht es im Himmel aus? Gibt es dort Krankenhäuser? Oder ein oberstes Gericht? Übrigens, das einzige Gericht, das es im Himmel gibt, ist der Gnadenstuhl für uns. Es gibt zwar ein Gericht im Himmel, aber nicht eins, das einen richtet und in die Hölle schickt. Nein, nur eines gibt es da, und das ist Gottes Thron. Und deshalb kommt niemand, der an Jesus glaubt, in den Feuersee. Kein Gläubiger wird vor dem großen weißen Thron gerichtet. Wir werden alle vor dem Bema-Sitz Christi stehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, über das ich ein andermal gesprochen habe. Hör gut zu, im Himmel ist alles perfekt. Dort wanderst du auf Straßen aus Gold. Die Musik ist harmonisch. Niemand singt schief, nicht einmal du. Du wirst einen neuen Körper haben. Du wirst vollkommen sein. Schenk deinem Nachbarn ein Lächeln und sag, es gibt Hoffnung für dich, Bruder. Denn gerade eben während der Anbetungszeit habe ich gebetet. Hast du bemerkt, dass ich lauter gesungen habe? Jetzt weißt du, warum. Ich habe versucht, deine Stimme zu übertönen. Also alles wird perfekt sein. Sogar die Mücken werden anfangen, Jesus zu verherrlichen. Kein Summen mehr. Weißt du, was Nyamuk bedeutet? Das ist malaiisch für Mücke. Es wird alles so sein wie Anbetungsmusik. Sogar das Quaken der Frösche. Das Timing wird perfekt sein. Alle werden in Harmonie sein. Die gesamte Schöpfung fiel, weil Adam fiel. Wenn Gott also sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, was meinst du, was das bedeutet? Dich arm zu machen, damit du Heiligkeit lernst? Manche Leute haben diese religiöse, unbiblische Vorstellung. Schau dir an, was passiert, wenn Gott die Führung hat. Das Chaos in unserem Leben haben wir selbst verursacht. Wir haben nicht auf die Hinweise gehört und nun müssen wir dafür büßen. Auch bei dem Essen oder der Medizin, die wir einnehmen, müssen wir darauf achten, dass wir auf den Herrn hören. Was Medizin angeht, habe ich dir eben schon den Haftungsausschluss gegeben. Wenn Ärzte dir sagen, dass du etwas nehmen solltest, dann nimm es. Tatsächlich wird dir der Geist immer sagen, du bist auf dieser Ebene, arbeite auf dieser Ebene. Und vertraue darauf, dass Gott dem Arzt Weisheit gibt. Bevor du zu einem Arzt gehst, bitte Gott, ihm Weisheit zu geben. Aber er ist nicht gläubig, macht nichts. Es gibt auch eine natürliche Weisheit, die Gott Ungläubigen gibt. Das steht in der Bibel. Folgt ihr mir soweit? Das bringt uns zum nächsten Punkt. Wie gehen wir mit Krisen um? Wie gehen wir mit einer Not um, die uns gerade bedrückt, die uns ins Auge blickt? Nummer 1, wir bitten Gott um Weisheit. Jakobus 1. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, das steht in Vers 5, der Brief fängt mit einigen Grußworten an und wendet sich dann der Frage zu, wie man mit schwierigen Situationen umgehen soll. Das ist der Zusammenhang dieses Verses. Versuche nicht, Schwierigkeiten zu bewältigen, ohne Gott um Weisheit zu bitten. Wenn man Leute fragt, hast du Gott schon um Weisheit gebeten? Ja? Habe ich nicht. Warum tun wir das oft nicht? Weil wir meinen, die Sache selbst bewältigen zu können. Oder wir hoffen auf eine positive Wende von sich aus. Deshalb bitten wir Gott nicht um Weisheit. Dabei sollten wir bei jeder Schwierigkeit als allererstes Gott um Weisheit bitten. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Das ist das Wesen deines Vaters. Der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Das war schwach. Sagt es laut, gerne. Amen. Gerne. Liberally. Und ohne Vorwurf gibt oder ohne Tadel, je nach Übersetzung. Er schimpft nicht mit dir, wenn du um Weisheit bittest. Im Gegenteil, er freut sich. Als Salomo um Weisheit bat, gefiel dem Herrn seine Rede. So steht es in der Bibel. Und der Herr ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird dich also nicht rügen, er wird dir freigebig geben. Tatsächlich bitten nur wenige Menschen um Weisheit. Also, weißt du was? Nimm ihren Teil auch. Der Thron der Gnade ist nicht überfüllt. Also komm und nimm. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Der Herr möchte, dass du weißt. Er gibt gerne. Er macht dir keine Vorwürfe, wenn du um Weisheit bittest. Also bitte, ehre ihn, indem du im Glauben bittest. Sage zuerst, Vater, gib mir Weisheit in dieser Sache, im Namen von Jesus. Erst dann kannst du dich an die Sache machen. Du hast die Lösungen noch nicht unbedingt im Kopf, aber du hast Weisheit empfangen. Selbst wenn sie noch nicht in deinen Verstand gedrungen ist, darfst du dann mit der Leitung des Heiligen Geistes rechnen. Nachdem du um Weisheit gebeten hast, kannst du damit rechnen, dass der Heilige Geist dich führt und leitet. Gehen wir zurück zu Johannes. In Johannes 14 sagt Jesus weiter, Frieden hinterlasse ich euch. Gleich nachdem Jesus sagte, der Heilige Geist wird kommen und euch alles lehren, sagt er, Frieden hinterlasse ich euch. Vor einigen Wochen war ein Junge hier auf der Bühne, der diesen Vers aufsagte, Johannes 14, Vers 27. Richtig, er hatte ihn auswendig gelernt. Mein Sohn kam auf die Bühne und sagte den Vers auf. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Warum hat Jesus seine Aussage darüber, dass der Heilige Geist uns alles lehrt, mit der Aussage über Frieden verbunden? Weil der Heilige Geist auf der Wellenlänge des Friedens lehrt. Wenn du etwas tun willst und keinen Frieden dabei hast, dann lass die Finger davon. Angenommen, du willst einen Berufswechsel vornehmen. Du sprichst mit deinem Ehepartner darüber. Du wägst die Vor- und Nachteile ab. Du berätst dich mit deinen Leitern. Vielleicht suchst du auch den Rat deines Pastors. Verlass dich nicht nur auf dich selbst. Bedenke, dass dem Geist zu folgen all diese Dinge nicht unnötig macht. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Und wer weiß, vielleicht sagt jemand, ja, es sieht prächtig und schön aus, aber lass es lieber. Ein guter Freund hat das schon gemacht und sich dabei die Finger verbrannt. Gott sei Dank. Du holst dir Rat und hörst dir an, was Leute zu sagen haben, die gute Ratgeber sind. Die Bibel sagt, wo viele Ratgeber sind, da geht es einem Volk gut. Sie sagt nicht, wo viele Freunde sind. Es müssen Ratgeber sein, Menschen mit Gottes Rat und Weisheit. Und davon gibt es viele in dieser Kirche. Ich muss zu all dem einfach Amen sagen. Amen, Pastor Prince, Halleluja! Denkt ihr etwa, wir hätten hier keine Ratgeber und weisen Menschen? Viele von ihnen sitzen hier vorne. Ich weiß, sie sind weise. Warum? Sie schauen so aus, als würden sie zuhören. Also muss ich davon ausgehen, dass sie weise sind. Sogar wenn sie gähnen. Ich weiß, wie er gähnt. Er gähnt mit geschlossenem Mund. Hast du schon mal gesehen, wie er mit geschlossenem Mund gähnt? Er schaut mich an und dann? Mund zu, die Nasenflügel blähen sich, die Augen werden feucht. Da habe ich Mitleid mit ihm, weißt du? Das ist ein weiser Mann. Wie auch immer, es gibt viele hier in dieser Kirche. Viele von ihnen sind eure Leiter. Wir haben sie für euch gefunden, über die Zeit auf die Probe gestellt. Und bevor du einen Vertrag unterschreibst, dann halte doch für eine Weile inne, besprich es mit deiner Frau. Wenn sie sagt, ich habe da ein ungutes Gefühl, dann frag nicht, gib mir einen logischen Grund. Frauen sind intuitiver. Deshalb blieben die Frauen im Garten, wo Jesus begraben wurde. Die Männer zogen ab. Frauen können die Dinge des Geistes oft intuitiver aufnehmen. Deshalb hörte Eva auch als Erste die Stimme des Teufels. Frauen können Dinge an anderen Menschen wahrnehmen, lange bevor Männer es mit dem Kopf herausfinden. Sie können sagen, ich weiß nicht, aber irgendetwas stimmt mit dem und dem nicht. Der Mann sagt, jetzt mach mal halblang. Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendetwas ist da faul. Berate dich mit deiner Frau. Noch ein Gedanke. Eine Lehre besagt, wenn Gott dir Frieden gibt, weißt du, dass die Sache von Gott kommt. Das Problem ist, dass wir eigentlich immer Frieden haben sollten. Deshalb lehre ich es lieber so. Wann immer es keinen Frieden gibt, wann immer dein Frieden beeinträchtigt wird, pass auf. Dadurch will der Herr dir etwas sagen. Friede sollte nämlich unser Normalzustand sein. Friede sollte unsere Grundeinstellung sein. Für uns Christen. Frieden hinterlasse ich euch. Wir haben Frieden. Wie können wir also Fehltritte vermeiden? Indem wir darauf achten, ob unser Seelenfriede beeinträchtigt wird. Tatsächlich gibt es dazu einen Vers. Lass den Frieden als Schiedsrichter wirken. In der englischen Amplified Bible, in Kolosser. Wenn der Schiedsrichter in einem Tennisspiel aussagt, dann ist es aus. Es bringt nichts, den Schläger zu zerbrechen und den Schiedsrichter zu beschimpfen. Es ist aus. Heutzutage gibt es zwar Wiederholungsvideos und so weiter, um zu zeigen, ob der Ball aus war oder nicht, aber das ist es, was der Schiedsrichter tut. Der Frieden Christi sagt, aus. Ja. Hört ihr zu, Leute? Du triffst jemanden, er bietet dir etwas an und es klingt zu gut, um wahr zu sein. Normalerweise ist es wirklich zu gut, um wahr zu sein. Das Einzige, was zu gut klingt, um wahr zu sein, aber wirklich wahr ist, weil es wirklich gut ist, ist das Evangelium. Also, wenn du innerlich so ein kratziges Gefühl hast, hör darauf, denn diese Leute haben den Heiligen Geist nicht in sich. Du schon, und er ist in dir, und er wird dich führen. Ja, mit Frieden, aber du bist die ganze Zeit im Frieden. Achte darauf, wenn dein Frieden gestört wird. Wenn du etwas bemerkst, was deinen Seelenfrieden beeinträchtigt, lass es besser sein. Ich habe schon erlebt, dass ich etwas zu essen gekauft habe, aber als ich es dann probierte, Gott hat uns auch unsere Geschmacksnerven gegeben, dachte ich, ob das noch gut ist? Etwas in mir sagte, rühr das lieber nicht an. Ich wollte protestieren, aber ich habe $5 dafür bezahlt. Meine singapurische Sparmentalität zeigte sich. Das hat mich $5 gekostet. Aber der Herr sagte, rühr es nicht an. Es gab auch andere Male, muss ich gestehen, da habe ich gegen diese innere Stimme gehandelt. Hungrig, $5 ärmer und mit keiner anderen Essensmöglichkeit weit und breit. Also aß ich es, aber den ganzen Tag lang suchte es seinen Weg aus meinem Körper heraus. Ihr habt bestimmt auch schon sowas erlebt, also lacht nicht. Eine innere Stimme sagt, lass lieber die Finger davon. Ein anderes Mal, ich erinnere mich noch gut, war ich in Eile. Justin war gerade geboren und ich versprach Wendy, mich um ihn zu kümmern. Danach wechselten wir uns ab. In einer Imbissbude stopfte ich hastig Essen in mich hinein und verschluckte mich an irgendetwas. Das einzige Mal, dass ich eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste. Unter Narkose haben sie das Ding dann entfernt. Ich erinnere mich, dass eine innere Stimme sagte, hetze nicht, hetze nicht. Besser hungrig bleiben als hastig essen. Aber ich sagte, nein, ich habe Hunger. Und Hunger bedeutet, man muss essen. Ich versuchte, das Verschluckte loszuwerden, doch es klappte nicht. Gott führt uns durch Frieden. Oder praktisch gesehen, durch Beeinträchtigung unseres Friedens. Römer 8. Der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So erleben wir konkret Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das Wort ist Huios, reife Kinder Gottes, Huios. Wer vom Geist geleitet wird, ist ein Kind Gottes, das ihm Freude bereitet. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Im Alten Testament herrschte eine ungute Gottesfurcht. Das ist der Zusammenhang hier. Der Geist der Knechtschaft, sich wieder fürchten zu müssen. Deshalb steht hier wiederum, weil die Menschen im Alten Testament diese Art von Gottesfurcht hatten. Doch der Geist, den wir empfangen haben, ist der Geist der Sohnschaft, griechisch Huios, in dem wir rufen, Abba, Vater. Ihr wisst doch, dass unser Vater immer bei uns ist, oder? Unser himmlischer Vater ist gerade jetzt hier. Er hat uns gerade einige Gaben geschenkt. Er spricht jetzt mit uns. Er liebt uns. Daher haben wir einen Geist, der reagiert. Wenn du Vater sagst, dann ist Gott nicht irgendwo unerreichbar weit entfernt im Universum oder ähnliches. Nein, wenn du Vater sagst, dann spricht das von Familie. Deswegen ist Vater mehr wert als die Namen Gottes, die wir im Alten Testament kennenlernen. So wunderbar, so glorreich und so ehrfurchtgebietend sie auch sind. Vater steht über allen anderen Namen im Alten Testament. Sag Vater. Und fühle dich geliebt. Erlebe Gottes Liebe. Du bist ein Sohn Gottes, so wirst du geführt. Du musst den Geist der Sohnschaft haben, denn wenn nicht, glaubst du vielleicht, dass du vom Geist geführt wirst, aber es ist nicht der Geist. Früher, in einem Hauskreis oder einer Kleingruppe meiner Kirche, gab es da eine bestimmte Frau. Ich erinnere mich, ich war in einem christlichen Buchladen und ich war damals noch kein Pastor. In der Kirche gab es viele solcher Gruppen. Und ich erinnere mich, dass jemand sagte, weißt du, diese Frau in meiner Gruppe, echt schrecklich. Ihre Haare sind so lang und ihr Make-up. Ich saß da, las ein Buch und das Einzige, was mir in den Sinn kam, war eifersüchtig, eifersüchtig, eifersüchtig. Es war so offensichtlich. Ich war damals ein junger Christ, selbst noch ein junger Mann. Und trotzdem nahm ich diesen Geist, der Eifersucht war. Die Person meinte zu mir, ich weiß nicht warum, aber wenn sie den Raum betritt, sagt mir der Geist, dass sie etwas falsch macht. Der Geist sagt mir, wow, sehr geistlich. Diejenigen, die am wenigsten geistlich sind, berufen sich am häufigsten auf Gottes Namen. Das sollte man sich merken. Auch wenn Gott mit mir spricht, teile ich meinen Pastoren oft nicht einmal mit, was er mir gesagt hat. Nicht, weil ich etwas zu verbergen hätte, sondern weil ich nicht sofort eine Diskussion entfachen möchte. Ich möchte ihre Sichtweisen hören. Wenn am Ende alle zur selben Schlussfolgerung kommen, dann weiß ich, ja, das war Gott. Aber sie müssen diesen Weg mit mir gehen. Würde ich einfach sagen, hey Leute, Gott hat mir das gesagt. Wozu dann die Diskussion? Deswegen mache ich das nicht. Ich kenne die Botschaft Gottes, was er mir mitgeteilt hat. Aber es ist wichtig, dass die anderen mir auf dieser Reise folgen, mit mir Zeugnis ablegen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was bedeutet das? Wenn du vor Gericht als Zeuge aufgerufen wirst, was bedeutet das? Es bedeutet, dass du dort bist, um eine Aussage zu machen über eine bereits geschehene Handlung. Meistens ist es eine kriminelle Handlung. Du bezeugst den Charakter einer Person oder bist Zeuge eines Geschehens. Anders ausgedrückt, etwas ist bereits passiert. Der Charakter der Person steht schon fest, die Straftat wurde bereits begangen. Du bist einfach da, um Zeugnis abzulegen. Und was heißt das? Es bedeutet, dass du nur das wiedergibst, was du selbst gesehen hast. Wenn es heißt, dass der Geist zusammen mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind, dann ist es am wichtigsten zu wissen, du bist ein Kind Gottes. Ich erinnere mich, als ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde und in Zungen redete, da brachte mich der Diakon meiner früheren Kirche zu einem Prediger, der sich auf Befreiung spezialisiert hatte. Dieser befahl meiner Zunge, im Namen Jesu still zu sein. Er befahl dem Dämon in mir, sich zu nennen. Aber nichts passierte. Ich wusste nur, mein Name ist Joe. Und der Dämon kann ja wohl kaum Joe heißen. Jedenfalls begann der Prediger dann, alle möglichen Dinge zu beschwören. Bete in Zungen, bete in Zungen. Und dann rief er den Erzengel Michael herab und bat ihn, dies und das zu binden. Er versuchte alle möglichen Dinge. Schließlich waren wir alle erschöpft. Er sagte, lasst uns eine Pause einlegen. Er erklärte mir, es sei ein hartnäckiger Dämon, und das nur, weil ich in Zungen gesprochen hatte. Ich war damals ein junger Teenager und völlig verwirrt. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Ich wollte doch nur das Richtige tun. Ich war doch im Heiligen Geist getauft worden. Und dann kam einer der Mitarbeiter des Predigers zu mir, schaute sich vorsichtig um, um sicherzugehen, dass sein Pastor nicht in der Nähe war. Dann meinte er zu mir, hey, eben als du in Zungen gebetet hast, hast du das Wort Shekinah gesagt, das bedeutet Herrlichkeit. Das wusste ich nicht. Er war der Erste, der mir das sagte. Dann rannte er weg. Er war der Assistent des Pastors. Vielleicht war er ja ein heimlicher Zungenredner. Halleluja. Aber im Ernst, das Zeugnis, das wir ablegen, sollte immer bekräftigen, dass wir Kinder Gottes sind. Der besagte Prediger wollte mir hingegen weismachen, du bist nicht einmal errettet. Das sagte er mir. Da wusste ich nicht, was ich denken sollte. Aber trotz meiner Unwissenheit zu dieser Zeit spürte ich tief in mir eine Stimme, die mir versicherte, nein, ich bin errettet. Am nächsten Tag erzählte ich meinem Diakon davon. Ich sagte, mit einer Sache bin ich nicht einverstanden. Ich weiß, dass ich errettet bin. Er sagte, mach dir keine Sorgen, das bist du. Ignoriere das einfach. Es gibt ein Zeugnis in uns allen. Auch wenn unser Verstand mit einigen Bibelstellen hadert oder wir eine Predigt hören, die behauptet, man könne seine Erlösung verlieren, sagt etwas in uns Nein. Hör darauf. Der Heilige Geist gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Erste, was der Geist in uns bestätigt. Auch in anderen Lebensbereichen. Doch viele Christen haben eine falsche Vorstellung davon, wie das vonstatten geht. Der Geist bestätigt uns, indem wir aktiv werden. Während wir die Bibel studieren, kann er uns anleiten. Nein, das ist nicht die richtige Passage, auf die ich mich jetzt konzentrieren soll. Er kann uns leiten, wenn wir aktiv werden. Es funktioniert nicht, die Bibel gar nicht zu öffnen und zu beten, Herr, sprich zu mir, welches Thema? Oder sich als Single hinzusetzen und zu beten, Herr, ich gehe nirgendwo hin, aber bring mir bitte meinen gewünschten Partner. Wenn du Michael für den richtigen hältst, lass ihn vor mir erscheinen. Nein, so läuft das bei Gott nicht. Gott sagt, geh zur Kirche. Als Single muss man sich schon unter die Menschen in der Gemeinde mischen. Man muss bei etwas mitmachen. Natürlich ist die Gemeinde nicht der einzige Ort, wo man einen Lebenspartner finden kann, aber sehr sicher. Mehrere der Glaubensheldinnen in der Bibel haben ihren Lebenspartner am Brunnen gefunden. Darin steckt eine Lektion, ein sicherer Ort. Man kann natürlich auch anderswo einen Lebenspartner finden. Gott ist souverän. Aber man kann nicht zu Hause Däumchen drehen und erwarten, boom. Hallo, ich bin der Albert. So funktioniert das nicht, okay? Hört ihr? Man kann nicht bloß zu Hause sitzen und sagen, welchen Job hast du für mich, Herr? Welchen Job? Gib mir eine Arbeitsstelle, gib mir Arbeit. Man muss schon zu Vorstellungsgesprächen gehen. Dann kann der Heilige Geist einem die innerliche Bestätigung geben. Man muss da sein, muss sich einen Eindruck verschaffen, damit der Geist etwas hat, was er bestätigen kann. Und plötzlich bemerkt man, dass etwas nicht stimmt. Dann sucht man einfach weiter, verstehst du? Der erste Ort, an dem ich gearbeitet habe, sah wirklich furchtbar aus. Schrecklich. Und da kam dieser Geruch vom Restaurant herauf. Sie haben dort gesalzenen Fisch gebraten oder so. Aber trotzdem, dort bin ich richtig aufgeblüht. Mein Chef fand zum Glauben. Wir haben ihn zu Christus geführt. Es war ein Ort, der mich wachsen ließ. Gott ermöglicht Wachstum, aber er nutzte diesen Ort dazu. Also sollte man nicht nur nach dem Äußeren urteilen, sondern die Umgebung wahrnehmen. Man sollte sie spüren. Man sollte auch das Gespräch mit der Person wahrnehmen, die Worte, die ausgesprochen werden. Drehst du hingegen nur Däumchen, wie kann er dich dann leiten? Darum kann Gott kein stehendes Auto lenken. Man kann zu einem parkenden Auto nicht sagen, biege rechts ab, biege links ab, halte die Spur. Es steht die ganze Zeit nur da. Und manche Christen denken dann, oh, das ist Gnade, das ist Ruhe. Aber nein, das ist es nicht. Ruhe bedeutet nicht Inaktivität, sondern Aktivität, die vom Geist geleitet wird. Es bedeutet nicht Inaktivität. Manchmal, wenn du inaktiv bist, fühlst du dich träge, frustriert, weil der Geist Gottes will, dass du etwas tust, aufstehst. Und noch etwas, nur weil etwas schwer ist, macht es das nicht gleich zu einem Gesetz. Ich will nicht ins Fitnessstudio gehen, warum nicht? Das ist gesetzlich. Putzt du jeden Tag die Zähne? Hast du Lust, jeden Tag die Zähne zu putzen? Duschst du jeden Tag? Manchmal ist es schon spät. Hast du Lust, jeden Tag zu duschen? Viele Leute sagen jetzt nicht Amen, sie sehen mich alle an, als ob sie nicht duschen würden. Duscht ihr überhaupt, hä? Innerhalb einer Woche, ja? Also, es gibt Zeiten, da bist du müde, du willst nicht, oh Mann, ich muss aufstehen, ich bin gerade zurückgekommen, ich habe keine Lust zu duschen. Okay, ich spreche nur für mich selbst. Ich kann einfach nicht schmutzig ins Bett gehen. Bin ich schon mal eingeschlafen, bevor ich es merkte? Ja, aber ich stehe immer noch auf und dusche. Das bin eben ich. Und deshalb haben Pastor Lawrence und ich manchmal Meinungsverschiedenheiten. Solange man nichts probiert, wie kann der Geist da etwas bestätigen? Nur wenn man etwas probiert, kann er Ja sagen. Wo nichts läuft, kann er auch nichts in die richtige Richtung lenken. Siehst du, so läuft das bei Gott. Wie geht Gott vor? Gott benutzt Menschen. Ein Beispiel ist, als er Samuel sagte, ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ausersehen. Das finde ich so gut. 1. Samuel 16, der erste Vers. Was die Umgebung und die Welt, in der wir heute leben, betrifft, so bedeutet es als Christ oft, verspottet und belächelt zu werden. So erging es auch den Israeliten damals. Sie wurden von den Philistern verspottet. Sie waren die Unterdrückten. Es gab keinen Helden. Ihr König war ein Feigling. Er war von einem dunklen Geist der Depression beherrscht. Und dann sagte Gott zu Samuel, ich habe mir einen König unter den Söhnen Isais ausersehen. Ich sage dir, egal was du in der heutigen Welt siehst, egal was du manchmal in der Kirche wahrnimmst, sie ist nicht immer einig. So war auch Israel. Und doch sagte Gott, ich habe jemanden ausersehen. Gott hat seine Leute. Gott hat alles Nötige, lange bevor es nötig wurde, bereitgestellt. Also hat Gott einen König unter seinen Söhnen ausersehen, und dieser wird das Ende der Herrschaft der Philister einläuten. Amen. Ich habe mir einen König ausersehen. Unter wessen Söhnen? Isais Söhnen. Gott nannte Davids Namen nicht. Also musste der Prophet Samuel nach Bethlehem gehen, dem Heimatort Davids, und er musste das Haus Isais aufsuchen. Er wusste nur Isais Namen. Er kannte seine Söhne nicht. Isai hatte 7 Söhne. Alles kriegerische Männer. David war auf der Weide, ein Hirtenjunge, der Jüngste. Der Vater fragte Samuel, du willst meine Jungs sehen? Er sagte ja. Also führte er ihm einen nach dem anderen vor. Der erste war groß, dunkel und gut aussehend. Doch Gott sagte Samuel, das ist nicht der Richtige. Er sagte das nicht dem Vater. Der Prophet sagte, der Nächste bitte. Der Nächste kam, auch nicht. Bis zum Letzten, der auch nicht. Samuel fragte, sind das alle deine Söhne? Ach ja, sagte der Vater, ich habe da ja noch einen Sohn. Stell dir vor, du bist dieser Sohn. Hast du schon mal erlebt, dass erst als Letztes an dich gedacht wurde? Der Letzte, der aufgerufen wird, bei einem Fußballspiel oder dergleichen. Der Letzte, der ausgewählt wird. David war der Letzte. Man ließ ihn holen. Und er war rötlich, heißt es in der Bibel. Bestimmt war er verschwitzt. Vermutlich roch er nach Schafen. Gott sagte, das ist er. Und Samuel salbte ihn zum König. Jetzt meine Frage. Ist es dir aufgefallen? Selbst der Prophet wusste nicht, wer der Richtige war, bis die Söhne ihm der Reihe nach vorgeführt wurden. Gott umgeht nicht den Prozess von Vorstellungsgesprächen und das Kennenlernen. Erst wenn man andere vor sich hat, kann der Geist eine Bestätigung geben. Amen. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Es gibt doch Momente, in denen Gott uns auffordert, nicht zu predigen, obwohl er doch sagt, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium. Aber zum Beispiel, als Paulus nach Mysien reisen wollte, verwehrte ihm dies der Geist Gottes. Und im nächsten Vers heißt es, dass ihm eine Vision eines Mannes aus Mazedonien erschien. Gott hat ihn also nicht in Kleinasien predigen lassen, in der heutigen Türkei. Es war noch nicht die Zeit dafür. Deswegen wollte Gott, dass das Evangelium zuerst nach Westen, zu den Griechen, gelangte. Darauf folgte die Vision. Manche Leute denken jedoch, Hauptsache das Evangelium wird gepredigt, alles andere ist mir egal. Aber vielleicht möchte Gott nicht, dass du gerade jetzt an diesem Ort das Evangelium verkündest. Vielleicht hat er einen anderen Ort für dich im Sinn. Daher ist es nicht immer nur die offene Tür, die zählt. Eine offene Tür kann ein Zeichen sein, aber es gehört mehr dazu. Sowohl die offene Tür als auch der Rat weiser Menschen und das Zeugnis des Geistes. Einmal war Paulus ein Gefangener auf einem römischen Schiff auf dem Weg nach Rom. Er sagte den Centurio, ich habe das Gefühl, dass diese Reise mit großem Schaden verbunden sein wird. Laut Bibel sagte er ihm, wir sollten noch nicht ablegen. Ich spüre, wie hat er das gespürt? In seinem Geist, dass diese Reise großen Schaden verursachen wird. Aber der Centurio hörte lieber auf seinen Steuermann. Der Steuermann bemerkte, dass der Wind günstig wehte und sagte zum Centurio, es ist Zeit aufzubrechen. Ihr wisst alle, was dann passiert ist, oder? Ein unerwarteter Sturm, Euroklydon genannt, brach aus und das Schiff wurde schwer getroffen. Sie waren alle verzweifelt. Tagelang konnten sie die Sonne nicht sehen. Dann stand Paulus auf und sagte, Leute, ihr hättet besser auf mich hören sollen. Ich finde das toll. Ihr hättet auf mich hören sollen. Aber trotzdem, habt Mut. Gott hat mir gezeigt, dass wir nicht ums Leben kommen werden. Wir werden auf einer Insel stranden, die Malta heißt, was Honig bedeutet. Ein Sinnbild für das Land, wo Milch und Honig fließen. Du erreichst es, wenn du dem Herrn folgst. Du kannst entweder friedlich dort ankommen oder auf Bruchstücken dorthin gelangen. Sie kamen zwar schließlich ans Ziel, aber der Sturm hat das Schiff zerstört. Sie steckten zwischen einem Felsen und das Schiff zerbrach von hinten. Sie retteten sich auf Planken und so weiter. Aber all die Zeit hatte Paulus gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Reise mit großem Schaden verbunden sein wird. Wer von euch hat gerne eine Vision vom Herrn? Wer von euch sieht gerne etwas Übernatürliches vor dem inneren Auge? Das gefällt euch doch, oder? Aber sucht nicht danach. Wer Visionen sucht, den kann der Teufel täuschen. Bitte Gott immer zuerst um Weisheit und ziehe dann die Meinungen der Führungspersonen in deinem Umfeld zu Rate. Sie tragen genauso den Heiligen Geist in sich wie du. Frag sie um Rat. Stelle sicher, dass es tatsächlich Ratgeber sind und nicht bloß Freunde, okay? Amen. Denn es gibt das Gute und es gibt das, was Gott möchte. Tu nicht einfach das Gute um des Guten willen. Das Gute kann zum Feind dessen werden, was Gott will. Also, nachdem du Gott um Weisheit gebeten und Rat eingeholt hast, horche auf den Geist. Tritt in Aktion. Wenn du das Gefühl hast, dass das der richtige Schritt ist, wirst du ganz sicher sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Tritt trotzdem in Aktion, okay? Amen. Sobald du handelst, wirst du in deinem Inneren spüren, ob dein Frieden gestört ist oder nicht. Und wenn du das getan hast, kann es sein, dass Gott dir eine Vision gibt. Aber such nicht krampfhaft danach. Paulus ging hinaus, um das Evangelium zu predigen. Er bat Gott um Weisheit und zog dann los, um zu predigen. Er hatte seine Freunde bei sich. Er war immer in Begleitung. Und dann horchte er auf den Geist. Der Geist sagte ihm, predige jetzt nicht in Kleinasien. Daraufhin hatte er eine Vision von Mazedonien. Vor Jahren, und ich möchte mit dieser Geschichte abschließen, war ich schon Pastor und lernte all diese Dinge. Gott führte mich tiefer hinein in manche dieser Themen. Ich bat Gott, mich zu lehren, stärker im Geist zu handeln und stärker im Dienst zu werden. Doch der Herr lehrte mich, mit ihm zu fließen. Ich erinnere mich an eine Nacht, als die Fußballweltmeisterschaft lief. Es war schon vor einigen Jahren. Wir hatten eine Leiterschaftssitzung im Büro und die zog sich bis weit nach Mitternacht hin. Die Weltmeisterschaft wurde an einem Ort ausgetragen, wo man die Spiele um Mitternacht schauen konnte. Genau wie bei der letzten Weltmeisterschaft. Also war ich ziemlich in Eile. Wenn hier Verkehrspolizisten anwesend sind, ich fuhr ziemlich schnell, aber ich glaube, ich war noch im Tempolimit. Okay. Es spielte meine Lieblingsmannschaft und ich beeilte mich auf der Autobahn. Plötzlich, als ich vorbeiflitzte, sah ich jemanden, der über die Mittelleitplanke kletterte. Ein älterer Mann, also fuhr ich einfach weiter. Es war spät in der Nacht, etwa 1 Uhr morgens. Ich fuhr vorbei und bemerkte, dass der alte Mann über die Mittelleitplanke kletterte, aber ich fuhr einfach weiter. Dabei wurde mein innerer Friede gestört. Die Bibel sagt, strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben. Sie hätte auch sagen können, seid liebevoll. Aber das tut sie nicht. Sie sagt, strebt nach der Liebe, als wäre Liebe eine Person. Folgt der Liebe. Der Heilige Geist wird dich mit seinem Frieden und seiner Liebe leiten. Wenn du Mitleid mit jemandem hast, schick ihm eine Nachricht, ja? Du hast Mitgefühl mit jemandem, vielleicht sogar auf der Arbeit. Die Putzkräfte in der Kantine räumen auf. Eine Person tut dir einfach leid. Du kannst ihr einfach etwas Geld geben, nicht wahr? Sag ihr, vielen Dank. Das ist alles, was du tun musst. Ich verspreche dir, das nächste Mal, wenn du dorthin zurückkehrst, wird dein Tisch der erste sein, der gereinigt wird. Aber das ist nicht das, wonach wir suchen. Wir suchen danach, ein Segen zu sein. Ein bisschen Freundlichkeit bringt schon ganz viel. Folge der Liebe. Wenn du Mitgefühl für jemanden spürst, halte an und sag, ich muss diese Person segnen. Ich muss dieser Person eine Nachricht schicken, dass Gottes Gunst heute auf ihr liegt. Folge der Liebe. Jedenfalls fuhr ich weiter und stritt innerlich mit meinem Gefühl von Frieden. Und ich fühlte plötzlich eine starke Zuneigung zu diesem alten Mann. Ich weiß nicht warum, aber ich hielt schließlich am Straßenrand an. Ich will das eigentlich nicht empfehlen, aber es war eine besondere Situation. Es waren kaum Autos auf der Straße, so nach 1 Uhr morgens. Er überquerte gerade die Straße weit hinter mir. Ich fuhr also rückwärts, bis ich ihn erreichte und ging zu ihm hin. Später stellte sich heraus, dass er aus Java stammte und nun hier in Singapur lebte. Ein älterer Herr, wahrscheinlich Anfang 80. Ich fragte ihn, kann ich Ihnen helfen? Er stand übrigens immer noch auf dem Mittelstreifen. Ich musste ihn zur anderen Seite führen. Kann ich Ihnen helfen? Fragte ich. Er antwortete auf Malaysisch, was ich nicht verstand. Er wollte etwas zu essen. Ich suche einen Ort zum Essen, sagte er. Ich erwiderte, es ist ziemlich schwierig, hier einen Ort zum Essen zu finden. Wo wohnen Sie? Oh, da unten, aber da ist niemand zu Hause. Da dachte ich, oh Mann, was soll ich jetzt machen? Bring ihn einfach zum Essen. Wie wäre es, wenn ich Sie irgendwo hinbringe, wo es etwas zu essen gibt? Nein, nein, ich suche diesen bestimmten Ort. Er erwähnte einen Ort, den ich nicht kannte. Ich esse dort manchmal, ich suche diesen Ort. Ich fragte, welchen Ort meinen Sie? Ich bringe Sie irgendwo zum Essen, okay? Nein, nein, ich möchte zu diesem bestimmten Ort. Ich möchte nicht irgendwo anders hin. Ich möchte nur zu diesem Ort. Also sagte ich, kommen Sie erstmal in mein Auto. Er stieg ein und ich dachte, Herr, was soll ich jetzt machen? Ich folgte also der Liebe, dem Frieden, oder besser gesagt, dem Mangel daran. Und dann? Was soll ich jetzt machen, Herr? Einfach so, ganz unerwartet. Such es nicht. Ich habe es nicht gesucht. Ich habe es nicht erwartet. Aber plötzlich hatte ich eine Vision. Eine Vision von einem Food Court, einem Hawker Center hier in Singapur. Später fand ich heraus, dass es das ABC Center war. Ich sah das ABC Center. Ich erkannte es, ich war schon mal dort. Ist es das ABC Center, fragte ich. Nein. Dann beschrieb er es mir. Ich dachte, oh je. Ich dachte, es wäre Gott. Ich war aufgeregt, weißt du. Ich sagte, macht nichts, ich bringe sie irgendwo hin, wo es etwas zu essen gibt, okay? Dann fuhr ich los, fand irgendwo eine Möglichkeit zu wenden und fuhr zum ABC Center in der Alexandra-Straße. Als ich dort ankam, sagte er, hier, dieser Ort. Ich fragte, dieser Ort hier? Er sagte, ja. Also brachte ich ihn dorthin. Dort gab es einen malaiischen Imbiss mit einem Teetarik-Mann. Der Mann rief, hey, und nannte seinen Namen. Und er setzte ihn dorthin und sie begrüßten sich wie alte Freunde. Der Imbissbetreiber sagte mir, oh, dieser arme Kerl. Er erzählte mir, dass sein Sohn ihn oft alleine zu Hause lässt. Er isst nicht. Er kommt nur am Wochenende hierher. Und das war übrigens kein Wochenende. Er sagte, schrecklich, oder? Aber ich war wie in Trance. Ich hatte den Herrn gebeten, mich mehr zu lehren, wie ich seiner Stimme gehorchen kann. All das auf die Stimme Gottes zu hören, dazu hat er mich geführt. Er hat mich dazu gebracht, ihn um Weisheit zu bitten. Also bat ich Gott um Weisheit, um zu lernen, wie ich mich von seinem Geist leiten lassen kann, um von ihm zu lernen, nützlich zu sein. Ich bat um Weisheit, um in jedem Bereich meines Lebens Nutzen zu erzielen. Ich bat Gott um Weisheit, um seine Stimme zu erkennen. Eigentlich ist es überflüssig zu sagen, dass man seine Stimme kennt. Ein Baby erkennt die Stimme seiner Mutter, selbst inmitten einer Gruppe von Frauen. Ein Baby kann das unterscheiden. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Er sagte nicht, meine Schafe lernen, meine Stimme zu hören. Also nimm es als selbstverständlich hin. Du bist ein Kind Gottes, du kennst seine Stimme. Dein Bekenntnis des Glaubens sollte lauten, ich kenne die Stimme Jesu. Aber ich bat Gott, mich ihm gegenüber zu sensibilisieren. Also bitte Gott um Weisheit. Dann Nummer 2, umgib dich mit Ratgebern. Besprich Sachen mit vertrauenswürdigen Menschen. Und Nummer 3, während dieser Gespräche höre auf die Bestätigungen in deinem Geist. Werde aktiv, sitz nicht nur herum. Ich überlege jetzt schon so lange, ob ich Job A oder B nehmen soll. Welcher Job ist der richtige? An welcher Uni soll ich studieren? Natürlich haben Universitäten bestimmte Zeitfenster. Vage Schritte. Okay, ich probiere Option A aus. Herr, ich bitte dich um Weisheit. Alles scheint in diese Richtung zu weisen. Wenn ich mich irre, sag es mir, Herr. Während du Schritte wagst, achte auf deinen inneren Frieden. Dann weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist. Falls Gott dir nach all dem auch noch eine Vision geben muss, wird er dir schon eine Vision geben. Aber suche nie zuerst eine Vision. Nie. Und mit Vision meine ich keine äußere Vision, sondern eine Vision vor dem inneren Auge. Gott kann Visionen schenken, die von innen aufsteigen und quasi vor dem inneren Auge schweben. Man kann sie sehen. Das ist eine Geistesgabe, die auch ich immer wieder erlebe. Habt ihr alle etwas gelernt? Es gäbe noch viele andere Aspekte zu beleuchten, aber ich bete, dass ich gesagt habe, was der Herr vorgesehen hat. Preist Jesus, Halleluja! Halleluja. Amen, amen. Steht auf. Ich möchte kurz für Menschen beten, die sagen, ich will, dass Jesus mein Herr und Retter ist. Ich glaube, dass Christus der Einzige ist, der mein Leben ganz retten kann. Ich habe mich verlaufen und brauche Jesus. Ich möchte vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ich möchte, dass der Geist Gottes mich leitet und führt. Jesus kann uns nur mit dem Heiligen Geist füllen, wenn wir wiedergeboren sind. Wir müssen gerettet sein. Wir müssen innerlich von Neuem geboren werden. Wer nur einmal geboren wird, stirbt zweimal. Es wird einen Tod im Feuersee geben, sagt die Bibel uns. Doch wer zweimal geboren wird, einmal äußerlich in diese Welt hinein und einmal geistlich, stirbt nur einmal, wenn überhaupt. Amen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, bete jetzt mit mir. Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Er wurde an meiner Stelle bestraft, damit ich nie verurteilt werde für all meine Sünden. Sein Blut wurde vergossen, damit durch das Blut all meine Sünden, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, vergeben sind. Sie sind beglichen. Danke, Vater, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, als all meine Sünden hinweggetan wurden. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr und Retter, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Preis den Herrn. Heben wir alle unsere Hände. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du in dieser kommenden Woche deine Leute lehrst. Ich bitte dich, Vater, im Namen von Jesus, dass du an ihnen arbeitest. Lass sie empfindsamer werden für den wunderbaren Heiligen Geist in ihrem Innern. Vater, auch in ihren Ehen, in ihrer Erziehung, in ihrem Sozialleben, bei der Arbeit, in jedem Bereich, lehre sie, was nützlich ist. Herr, lass sie gedeihen. Schenke ihnen Gelingen. Vater, ich danke dir. Ich bete, dass jeder, der jetzt meine Stimme hört, zu einer Trophäe deiner Gnade wird, damit andere sie sehen und sagen können, ich will, was der hat. Mögen sie eine Natürlichkeit an sich haben, die von einer Übernatürlichkeit eingehaucht ist. Möge das Zeugnis aller sein, Vater, die mich jetzt hören. Und Vater im Himmel, bewahre jeden Einzelnen und ihre Angehörigen vor Schaden, Gefahr und allem Bösen in dieser Woche. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.